SWR 2 Feature. Schottergärten für mein Auge sind so eine reine Beleidigung. Tote Fläche, wo grüne Fläche sein könnte. Uns hat es ziemlich gut gefallen, das mit dem Kies, und das war einfach unser Dingen damals und ist es heute noch. Das ist ein Wahnsinn. Das ist asozial, diese Gärten. Klare, aufgeräumte Struktur verbindet man mit Ordentlichkeit, mit Hygiene. Klare Kante in der Grauzone. Der Schottergarten. Feature von Ulrich Land. Er weiß, wer er ist. Weiß, was seine Farbe ist. Grün. In all ihren Schattierungen. Die Farbe eine einzige Botschaft. Erstens. Die Situation. Sie greifen in Siedlungen Raum. Sie wuchern in Neubaugebieten. Sie erobern die schönsten Dörfer. Schottergärten. Steinstreu statt Pflanzen und Blumen. Sabine Küppers, Schottergartenbesitzerin in einer Einfamilienhaussiedlung. Wir haben eigentlich ziemlich viel gepflastert. Zwei kleine Beete, wo etwas drin gepflanzt ist, und ein größeres, wo hauptsächlich Kies drin ist. Einige Straßen der Siedlung werden zu mehr als der Hälfte von schottergrauen Vorgärten gesäumt. Im Fall der Küppers erstreckt sich die steinerne Fläche über die gesamte Breite des Einfamilienhauses und macht etwa 90 Quadratmeter aus. Wir haben ganz helle kleine Steinchen reingelegt, weil von der Optik her zum Klinker her passt. Der Vorgarten als Verlängerung der Hausfassade in die Horizontale. Er setzt sich, wie jeden Abend, auf die klapprige Bank. Die könnte mal einen vernünftigen Anstrich gebrauchen. Andermal, nicht jetzt. Jetzt erstmal der allabendliche Blick übers Blumenmeer, sein Blumenmeer, über die hochbetagte, tiefgrüne Buchsbaumhecke. Er lächelt. Also es ist ein Wahnsinn. Früher ging es mal darum, Gärten fruchtbarer zu hinterlassen, als man sie übernommen hat. Heute werden sie der Mode unterworfen. Ein Verbrechen an kommende Generationen. Das ist asozial, diese Gärten. Ulf Soltau, einer der führenden Kritiker von Schottergärten. Seit 2017 stellt er mit sarkastisch kommentierten Fotos die, wie er sie nennt, Gärten des Grauens an den Online-Pranger auf einer vielbesuchten Website. Ungefähr 15% der deutschen Vorgärten sind inzwischen verschottert. In Deutschland gibt es etwa 17 Millionen Haus- und Kleingärten, die zusammen fast 3% der Gesamtfläche Deutschlands ausmachen. Laut einer Studie, die der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau herausbrachte, liegt fast jeder sechste deutsche Vorgarten unter Schotter- oder Pflastersteinen. Die ersten Anfänge sind bestimmt schon vor 10 Jahren, aber das hat sich in den letzten 5 Jahren dann doch signifikant beschleunigt. Tjaarts Wendeborg, Redakteur verschiedener Gartenbau-Fachzeitschriften. Bei den Neubausiedlungen ist es schon eine Mehrzahl der neu angelegten Gärten. Gartenschau, das 19. Jahrhundert. Der Vorgarten hielt zunächst in den Städten Englands Einzug. Praktisch zeitgleich mit der industriellen Revolution, womöglich als Gegenreaktion zum verlorenen Naturbezug. Typisch waren und sind, zum Teil bis heute, die Hecke zur Straße hin, der Weg zur Haustür und die Rasenfläche, die als Folie für blühende Sträucher und Blumenbeete dient. Im Zuge der lebensreformerischen, aufs Grün bedachten Gartenstadtbewegung, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls in England einsetzte, wurde der Vorgarten zu einem wichtigen städtebaulichen Element. Denn die Gartenstädte waren nicht nur durch genossenschaftliche Besitzverhältnisse geprägt, sondern durch eine von Grünflächen durchzogene, aufgelockerte Siedlungsstruktur. In England, ursprünglich gedacht für das unter üblen Bedingungen in Mietskasernen hausende Proletariat, wurden wenig später auch in Deutschland Gartenstädte errichtet. Allerdings eher für die rasch anwachsende Mittelschicht. Doch auch darüber hinaus etablierte sich der Vorgarten als fester Bestandteil von Wohnvierteln. Noch in den kärgsten Arbeiterkolonien, etwa des Ruhrgebiets, spielten Gärten eine entscheidende Rolle. Gerade in meiner Anfangszeit, da ist man ja froh, dass man einen Auftrag kriegt. Und da haben wir sowas dann auch mal ausgeführt. Dennis Walaschewski, Gärtner aus Freiburg. Green City hin, Berufsethos her. Er gibt zu, einen Schottergarten angelegt zu haben. Arbeitsdauer, einen Tag. Das war halt in Bad Krozingen bei einer älteren Dame. Sie hatte vorher ein Pflanzbeet, was ziemlich bewachsen war. Und sie hatte sich halt vorgestellt, dass wenn man da jetzt Schotter drauf macht, dass es besser wird. Dann haben wir den Boden ausgetauscht, Filtervlies gelegt und Schotter drüber gestreut. Man schüttet den Kies hin und es sieht gleich fertig aus. Da gibt es so ein Unkrautvlies passend dafür. Das haben wir natürlich auch im Programm, um dann möglichst wartungsfreien Garten zu gestalten. Marcel Görz, Fachberater für Garten- und Landschaftsbau in einem Baustoffhandel in Südbaden. Weil wenn das Unkraut durchgeht, dann beginnt die Zupfelei und dann hat man sich nichts gespart nachher an der Geschichte. Gartenprodukte der Profis. Unkrautblocker. Einmal verlegt, Ruhe für lange Zeit. Aus robustem, schwarzen Polypropylenmaterial. Also einen Schottergarten würde ich nicht als Garten bezeichnen, sondern als Schotterwüste, weil da überhaupt kein Leben stattfindet, bis auf ein paar Spinnen, die vielleicht da in den Steinen herumkriechen. Peter Schnitzler, Landschaftsarchitekt in der Nordschweiz. Das ist hier dann irgendwie so eine gewisse Anarchie. Bernhard Wulff, emeritierter Musikprofessor aus Freiburg, als künstlerischer Leiter diverser Festivals viel unterwegs. Ich tue gar nichts für den Garten, lass ihn denn verwildern. Und im Spätsommer, wenn das Gras viel zu hoch ist und alle Büsche irgendwie über sich selbst hinauswachsen, dann hole ich einen Gärtner von nebenan, der arbeitet den ganzen Tag, drückt damit sozusagen den Reset-Knopf und alles ist wieder auf Anfang. Er hat wieder ein Jahr Zeit zu verwildern. Wiesenscharfgabe, Betonpflaster, Kornrade, natürlich mit Wegeinfassungen, mit Folie, mit Ziersplitten und so weiter. Gemeiner Wundklee, Terrassenbelag, Distelarten, in Kombination mit diesen Gabionen, Steinzeug, Natternkopf, verschiedene Malvenarten, mit irgendwelchen Stählen oder Treppenanlagen, Ochsen dann oder Rinderzunge, Kies oder Reinkies, Habichtskräuter oder als Ziersplitt dann gebrochene Varianten, eine ganze Reihe Basalte oder Granite, ästige Graslilie oder Jurakalk, Scheidenkronenwicke, Betonransteine, Gipskraut, Kortenstahl, Seifenkraut, verschiedene Mauerpfefferarten, in Verbindung mit verschiedenen anderen dekorativen Elementen. Da ist das Leben pur, während in einem Schottergarten ist es absolut tot. Weiter rechts der Birnbaum. Große gelbbraune Tropfen. Müssen dringend geerntet werden. Müssten. Aber steigt sofort die Erinnerung in ihm empor. Dieses Drama vor 4-5 Jahren, als die beiden Eimer zum dritten Mal voller Birnen schon wieder überliefen. Als er noch schnell 2 Birnen in jede Hosentasche gestopft hatte. Bei jedem Schritt aber waren die Arme mit der Erntelast gegen die Früchte in den Taschen gerumst. Die Hosenbeine wurden feucht, Tropfen rannen hinunter. Jeder weitere Schritt hatte die saftigen Flüsse anschwellen, den Beinhaarflaum verfilzen lassen. Süß, zuckrig, zäh. Um Schlimmeres zu verhindern, hatte er die Eimer abgestellt, die matschigen Birnen aus der Hose geklaubt und zugebissen. Rausquellende Säfte. In strudelnden Rinnsalen die Mundwinkel, das Kinn, den Hals hinab. In Windeseile die nächste und die nächste Birne ins Maul stopfen. Halbwegs runterwürgen, dass der Brei zum Stillstand komme. Aber im Gegenteil. Die braunsaure Birnenjauche stieg in ihm empor. Da wusste er, das würde ihm eine Lehre sein. Für alle Zukunft. Zweitens. Das Versprechen. Das Hauptmotiv, Vorgartenpflanzen mit Stumpf und mit Stiel herauszurupfen und großflächig zu steinigen, dürfte wohl der Wunsch sein, sich um Mühe und Plag der Gartenarbeit zu drücken. Der bereits erwähnten Studie des Gartenbau-Bundesverbandes zufolge sind besonders Männer, 88%, der Meinung, dass Schottergärten dauerhafte und pflegeleichte Lösungen darstellen. Das ist ja der Hauptgag. Sieht erstmal ganz gut aus, wenn Sie den Kram dahin kippen. Aber letztlich brauchst du eine Kiesschüttung auf Pflege. Behauptet Schottergartenkritiker Wendeborg. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Für uns war die Entscheidung eigentlich ganz schnell gefasst, weil wir beide voll berufstätig waren. Da musste also irgendwas Praktisches und einfach zu Pflegendes her. Und dann war so ein Kiesbeet ganz schnell bei der Hand. Wir leben jetzt 15 Jahre in unserem Haus und ich wollte, dass von vornherein der Vorgarten schlicht strukturiert ist, dass immer schön und gepflegt aussieht. Jane Bodden, ebenfalls Schottergartenbesitzerin und mit ihrem Mann Doppelverdienerin. Ich muss ja alle 2 Wochen mal durchgehen, gucken, ob irgendwo ein kleines Pflänzchen wächst, ganz unscheinbar. Und das erleichtert mir wirklich die Arbeit. Ne? Ganz hinten die lange Reihe aus grünem Wirrwarr. Fichten im Teenageralter, Haselnuss, Knallerbsen. Krudes, verwunschenes Buschwerk der Erkenntnis. Wo er herzhaft in den Apfel beißt und nicht die geringste Erkenntnis davonträgt. Außer, dass man den Komposthaufen mal langsam umsetzen müsste, mit dem Spaten überm Drahtgitter zerreiben und durchsieben. Er muss sich für die Bank unbedingt mal ein Kissen besorgen. Der jüngere Bauherr, sind wir ganz ehrlich, der baut sein Haus und die meisten planen den Garten erstmal nicht, weil einfach irgendwo das Geld auch fehlt. Und als moderner, jüngerer Mensch passt es ganz gut. Ein grober Split, ja, also auch ältere Herrschaften natürlich, wo sagen, okay, sie haben keine Lust mehr, so viel Rasen zu mähen oder so. Es sind gerade nicht die alten Leute, sondern es sind junge Leute, karrierebewusste Familien, technokratische Menschen, die einfach wirklich sich diese Arbeit in Anführungsstrichen vom Hals schaffen wollen. Der Garten ist im Grunde nur noch Kulisse für ihren Lifestyle. Das ist eine klare Spießergarde. Mir fällt nichts ein und kippt den Schotter ab und ist ein Kraus. Also Hilflosigkeit pur. Helmut Lamprecht, Gartenplaner aus Freiburg. Möchte man wegen Lebendigkeit, ist man auf Kommunikation angelegt oder cool und nimm mich in Ruhe und so. Klare Kante. Gartenschau. Das Bauhaus. Auch wenn viele Schottergärten auf den ersten Blick so anmuten mögen, als seien sie vom Bauhaus inspiriert, das täuscht. Die berühmte Architektur- und Kunstschule aus Weimar und Dessau in den 20er und 30er Jahren hatte ein ausgesprochen zurückhaltendes Verhältnis zum Gartenbau. Walter Gropius beispielsweise, Gründer und Galionsfigur des Bauhauses. Er verteilte die Häuser, die er für sich und die Bauhauslehrer entwarf, in ein ausgedünntes Kiefernwäldchen und setzte sie jeweils auf eine Rasenfläche, glatt wie ein Billardfilz. Aufgestellt und ausgestellt wie Skulpturen, wie Ikonen der Moderne. Keine Blumenrabatten, kein Gemüsebeet, kein Gesträuch. Perfekt, geradlinig, fast steril, ohne den Störfaktor Natur. Der Kontrast zwischen Gebäuden und Wald sollte durch die klar abgegrenzten Grünflächen offenbar verstärkt werden, der Garten als reines Sichtfeld dienen. Man setzte sich auch nicht in den Garten, sondern auf die Terrasse. Dieser Gartenminimalismus, die latente Ignoranz gegenüber einem Eigenleben des Gartens, folgte offenbar der technisch orientierten Gedankenwelt der Bauhäusler. Der Maxime Form follows function wurde auch das Grün als Beiwerk unterworfen. Das änderte sich erst, als der Landschaftsarchitekt Georg Pniowehr auf den Plan trat und die Bauhausgebäude mit einer beinahe wohnlichen Gartenarchitektur verband. Blumen, Buschwerk, Steinelemente sind mehr als bloße Statisten eines Funktionalismus. Ihnen wird eine eigene Lebendigkeit zugestanden. Womit das Malerische in Kontrast zur modernen Gebäudearchitektur der klaren Kante tritt. Überzeugt davon, dass eben dieser Gegensatz beide, Gebäude und Garten, in ihrer Wirkung beflügelt. Sodass denn auch Adolf Behne, einer der Wortführer der Avantgarde in der Weimarer Republik, 1931 verkünden konnte: Die Diktatur der Form ist abgebaut. Das Leben ist siegreich und sucht sich seine Gestalt. In der kleinen Lücke zwischen dem Gebüsch Jungfrau weiße Trompetentrichter, innen zitronengelb. Er weiß nicht, sind das Lilien? In der Längsachse gebogene Blüten, bisschen eingerissen, aufgefächert. Weil strikte Strukturen, geradlinige Geometrie, die Quadratur des Kreises, interessieren sich Pflanzen nicht für. Kein bisschen linientreu. Fast hätte er lachen müssen. Drittens. Die Pflege. Mitteleuropa ist ja so, dass sich alles zum Wald zurückentwickelt, sozusagen, wenn man es nicht pflegt. Und so ist das letztlich mit so einer Schotterfläche auch. Also wir haben Nährstoffeinträge ganz normal aus der Luft. Wir haben Staubeinträge, wir haben Herbstlaub, Blätter, Nadeln. Es werden Samen eingetragen. Und zwischen den Steinen bildet sich relativ schnell Humus. Und auf diesem Humus bieten sich zwischen den Steinen auch relativ ideale Keimbedingungen. Und von daher haben wir da letztlich ganz schnell Biotope und ganz schnell Unkrautwachstum. Abgesehen davon sieht Kies oder Schotter nach einer Zeit auch einfach scheiße aus, weil da bilden sich auch Algen drauf, Flechten drauf, da können Moose wachsen. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Mutter Natur wird sich jetzt zurückholen. Baue sie jetzt einen Schottergarten aus dem Gedanke raus, ich bin jetzt frei von Pflege, oder dann ist das ein Irrtum. Was die Praktikerinnen allerdings anders sehen. Ich gehe alle 2 Wochen durch diese Splitsteine, hake die vielleicht mal auf, dann zupfe ich mal hier und da ein kleines Unkraut, aber das ist dann schon alles. Schottergärten machen definitiv auch Arbeit. Spätestens nach 3 Jahren, wenn denn die ersten Versottungen anfangen, dann wird es richtig eklig. Staub und Dreck und alles, das wird ein richtiger, fast wasserundurchlässiger Belag. Gerade Ahornsamen oder Löwenzahnsamen, wenn man nicht gleich hinterhergeht, dann wurzeln sie auch ins Vlies und dann kriegt man richtig Probleme. Wenn man sehr penibel ist, dann muss man schon alle 14 Tage mal rein zum Unkraut jäten. 10 Minuten, dann ist man durch. Das ist flott gemacht. In so einem ganz normalen Jahr 5 Stunden. Problem dabei? Der 90 Quadratmeter große Vorgarten der Küppers ist nur zu 10% mit Split ausgestattet, der Rest mit Betonpflastersteinen. In den ersten Jahren war die Pflasterung ja auch noch schön pflegeleicht. Da musste sich ja erstmal der ganze Pollenflug und Blütenstaub und alles draufsetzen, dass sich zwischen den Fugen was ergibt, was wächst, was man dann nicht mehr einfach so rausziehen kann und wo man dann mit dem Messer schon ran muss. Boah, da ist man schon gut und gerne mal 1 Stunde dran, alle 14 Tage. Aufaddiert widmet Sabine Küppers in der Vegetationsperiode etwa 16 Stunden dem Unkraut zwischen dem Betonpflaster. Plus die 5 Stunden Pflege der Schotterfläche macht insgesamt 21 Stunden, also 3 volle Arbeitstage pro Jahr. Und zusätzlich steht im pflegeleichten Vorgarten alle paar Jahre ein kompletter Austausch des Schotters an. Hatte sich dann doch sehr verändert durch Regen, Witterung und alles. Und die Farbe war ab, nachdem man mal mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen ist. Die Farbe der künstlich eingefärbten Schotter- und Zierkiese, die der Baustoffhandel im preiswerten Segment anbietet, ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Zumal, wenn der Hochdruckreiniger zum Einsatz kommt. Dafür sind die Steinchen zu klein gewesen dann und die sind dann auch weggesprungen mit dem Druck. Es war also nicht der Hit. Ist der Garten definitiv pflegeleichter. Großblättrige Pflanzen verdrängen das Unkraut und man muss weniger jäten. Und nicht wie beim Schottergarten, wo man dann das Laub raussaugen muss, den einzelnen Stein umdreht. Im Pflanzbeet kann das Laub drin liegen bleiben. In Niesel und Nebel, im strömenden Regen, setzt er sich auf die lackblätternde Bank. Da kennt er nichts. Schwenkt den Blick zum Pflaumenbaum, wo jetzt die Früchte reihenweise runterplumpsen, zu mulmig-süßer Pampe zerplatschen, um ihren Kern darin einzuhüllen und einzulullen, damit er den Spross im Frühjahr durch die Schale brechen und aufschießen lässt, ohne dass er selbst die Hände rühren muss. Viertens, die Kosten. Ab 90, 95 Euro aufwärts. Es gibt spezielle Steine und dann können die auch schon mal 250 Euro, 300 Euro die Tonne kosten. Da werden zum Beispiel Steine aus Italien angekarrt, aus der Region um Carrara, wo die Marmorsteinbrüche sind, weil die Steine dann schön rund und weiß sind. Stefan Auchter vom Bund Umwelt und Naturschutz. Das ist natürlich ein gigantischer Transportaufwand, der völlig unökologisch ist. Darf gern auch Brasilien oder Argentinien sein. Nur echtes Mondgestein fehlt noch im Angebot. Die heimischen Gesteine wie jetzt Basalte, Granite oder Jurakalk, das sind so die Standardsachen. In Baden beispielsweise Kies vom Oberrhein. Auch sehr beliebt, kostengünstig. Ist natürlich sehr bunt. Viele wilde Farben mit drin im Gestein. Und nicht selten erfolgt das Anlegen des Schottergartens in Eigenleistung. Ja, selbstverständlich. Also das traue ich schon jedem zu. Vom Handling nicht ohne. Ne? So ein Tonnen-Big-Bag jetzt von A nach B zu bewegen, ist sehr schwer, aber da haben wir ja unsere Hochkranlogistik. Sie können im Prinzip diesen Sack unten dann leicht aufschneiden, am Kran hängen lassen und damit schon direkt den Kies verteilen. Ansonsten stellt man den Big-Bag hin und dann ist es schwierig, das rauszuschaufeln. Knochenarbeit, klar. Also für einen Quadratmeter brauchen Sie ca. 100 bis 200 Kilo. Bei 5 cm Stärke, wenn man dann rechnet, wie groß die Flächen manchmal sind im Vorgarten, da ist eine Tonne, ist dann gleich mal weg. Rein Materialbedarf für 100 Quadratmeter würde ich jetzt mal ansetzen, ungefähr 10.000 Euro. Pi mal Daumen. Während der Bauzeit sind wir natürlich ziemlich viel rumgefahren und haben quasi mit den Augen geklaut. So Steinhändler angeschaut, die haben ja auch teilweise Mustergärten oder irgendwie sowas. Und da haben wir uns dann überall etwas rausgepickt, was uns gefällt. Die Umsatzsteigerung bei dieser Schotterindustrie und bei den Gartenbaufirmen, die sowas bauen und propagieren, die liegen bei 20% im Jahr. Letztendlich geht es hier um Abfall der Bergbauindustrie, der hier als irgendwie wertvoller Gartenmulch verkauft wird, als mediterraner Garten, wo man wirklich aus Scheiße Geld macht. Fünftens, die Anmutung. Wir haben ganz klar auch schon so eine Deformation des Schönheitsempfindens. Ich bin mir sicher, dass auch die Gartenbesitzer das nicht wirklich als schön empfinden. Mir gefällt das sehr gut. Wir haben ein doppelgeschossiges Haus, einfach ein Viereckklotz. Und da passt es einfach, wenn da sowas Gradliniges dabei ist. Da ist kein Firlefanz dran. Das ganze Haus ist ohne Schnörkel irgendwas. Und ja, so ist halt auch der Vorgarten. Wenn ich ein Neubaugebiet sehe, wie jetzt bei uns hier im schönen Bad Krozingen, da haben wir natürlich auch sehr viele Steingärten. Ja, und ich muss sagen, das ist schon schön. Straff strukturierte Bauhausästhetik. Nicht nach der Kunstschule der 20er Jahre, sondern nach der gleichnamigen Baumarktkette unserer Tage. Ich finde es ästhetisch, weil die Anthrazitsteine schön schwarz edel schimmern und alles ist sauber und ordentlich. Kein Rasen, wo das Moos durchwuchert, wo das Unkraut wächst, finde ich dann ästhetischer, diese akkuraten Steine zu haben. Ne? Pflanzen kommen und gehen übers ganze Jahr. Eine Schotterlandschaft dagegen soll statisch sein. Also für ewig und alle Zeiten reglos daliegen. Wie ein Foto aus dem Katalog. Die Trennung von Natur und Wohnen ist endgültig vollzogen. Trieb und Treiben unterbunden, sterilisiert und steingefasst. Wenn jetzt Kundschaft zu mir kommt. Jane Botten bietet im Haus Beauty-Kosmetikbehandlungen an. Und es ist viel Unkraut im Garten, macht das ja schon einen sehr schlechten Eindruck. Oh, und das schon vor der Haustür, da möchte ich nicht hinter die Türen gucken. Jeweils ein 10 bis 15 Meter langer Streifen Vorgarten an der rechten und linken Seite des Hauses. Dazwischen führt eine Treppe zum Hauseingang hinauf. Die beiden Vorgartenflächen zusammen, knapp 100 Quadratmeter anthrazitdunkler Split mit Randsteinen aus Beton. Links zwei senkrechte Granitstelen. Da geht es für mich um Ästhetik, schlicht gehalten, aber sauber und aufgeräumt und ordentlich. Das muss Kürbis sein, was da schnurstracks aus dem Kompost wächst. Ehe er sich versah, waren die lustigen feingrünen Fangarme zu Riesententakeln geworden, kriechen jetzt 10, 15 Meter lang über den Boden und lassen diese prallen, knallgelben Medizinbälle wachsen. Und wachsen. Und wachsen. Er weiß, was zu tun ist. Mit einem Fleischerbeil eine knallgelbe Großspurigkeit nach der anderen zerschlagen. Zack, ein sauberer Hieb und durch. Aber er wird warten, bis der Frost die Kanonenkugeln knackt und vergammeln lässt. Und dann ein halbes Jahr lang Ruhe. Sechstens, naturidentische Zusätze. Alles sehr geordnet, bürokratisch, eben deutsch. Es gibt Zierpflanzen ein paar drin, damit es etwas edler aussieht. Vielleicht hat sich schon noch rumgesprochen, dass so Garten irgendwas mit einer Pflanze ist und dass deswegen eine Alibi-Pflanze da steht. Wir haben ein Insektenhotel, zwei Splitbeete und vier Buchsbäume. Ja, das ist doch wirklich schön. Also die größte Alibi-Lüge, die die Welt überhaupt kennt, weil wir wissen, dass es in Deutschland ungefähr 500 verschiedene Wildbienenarten gibt. Maximal 12 davon gehen überhaupt in so ein Insektenhotel. Und die leben ja nicht von Steinen, sondern dazu brauchst du blühende Pflanzen in der Nähe. Ich habe von der Natur her gesehen kein schlechtes Gewissen, weil wir halt hinter dem Haus Grün haben, eine Wiese, Hecken und da leben ganz viele Vögel drin. Und zwei Buchsbauminseln im Vorgartenschotter. Da habe ich auf jeder Seite eine Kugel und das andere ist eine Pyramide. Wir haben da so eine Konifere reingesetzt. Wir haben da einzelne Kügelchen dran geformt, dran wachsen lassen. Also quasi ein Arm mit mehreren Köpfchen. Auf Fachdeutsch Pompon-Formgehölze. Böse Zungen nennen sie Pömpel-Bonsais mit grünen Murmeln. Die Puschel an Pudelbeinen. 90% vom Jahr steht statisch rum. Ja. Pflege intensiv dann, wenn du sie schneiden musst. Wässern, düngen, versorgen. Du musst nach dem Trinken schauen, sonst ist es auch ruckzuck ein Problemfall vor der Haustür. Das ist die Intensivstation. Künstlich geformt, ernährt und aufgepäppelt, dass sie bestimmtes Aussehen nach außen tragen. Gezähmte Natur, also das ist was, was sich nicht mehr bewegt. Gartenmagazin-Redakteur Tjaart Svendeborg. Diese Angst vor der Pflanze, von der man halt nicht weiß, was die macht. Die macht halt, was sie will und die wächst und die ist dynamisch. Und das wird dann gekontert durch so ein Formgehölz, was irgendwie noch eine Pflanze ist, aber eigentlich ein Kunstprodukt, dass man das in Form halten kann. Und dann die Amphore zum Beispiel. Und Hirtengottskulpturen. Pflanzenkübel aus Terrakotta oder wahlweise vergilbten Plastik, Brünnlein mit Putten aus Gasbeton. Ein Panoptikum der Erinnerungen an ganz andere Zeiten. Gartenschau. Der Barockgarten. Das Bestreben, den eigensinnig ausufernden Wildwuchs ein für allemal zu bändigen, prägt die Schlossgartenästhetik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Als es zu beweisen galt, dass das vernunftbegabte Wesen Herr und Meister ist, absolut und absolutistisch über die sinnlose, ungezügelte Natur regiert. Der Garten, insbesondere der Schlossgarten, war der Beweis. Hier wird die Natur beherrscht. In Reih und Glied gefügt, zurechtgestutzt, getrimmt. Von messerscharf abgegrenzten, mit weißem Kies ausstaffierten Wegen durchzogen. Ein Garten, starr wie die Planskizze seiner selbst. Wege und Treppen, Lauben und Grotten, Kanäle und Bassins, alles folgte einem System, das sich an der zentralen Sichtachse spiegelte. Langgestreckt, um den Eindruck zu erwecken, der Garten und die Einflusssphäre des Herrschers reichten bis zum Horizont und in die Unendlichkeit. Dieser mathematische Zugriff auf die Natur symbolisierte und demonstrierte den gesellschaftlichen Zugriff des barocken Potentaten. Und die Lust- und Ziergärten waren nicht nur Kulisse und Spiegelbild seiner Macht, sondern auch sinnfälliges Abbild seines Reichtums. Lagen sie doch in bester Agrarlage, ohne jede wirtschaftliche Nutzung. Noch heute schreitet man beim Besuch eines Barockgartens über den sauber gehakten Kies, als ginge man über einen wertvollen Teppich. Ständig mit der Furcht, die Steinchen könnten verrutschen und die Ordnung zur Unordnung werden. Kleine weiße Blüten und darüber ein leicht violetter Schimmer, ein heiliger Hauch. Hübsch anzusehen. Aber Brombeersträucher sind ein gieriges Wucherzeug, schicken überall Triebe raus ins Land. Als Marmelade ein Gedicht. Aber um den Preis komplett zerstochener Hände, Arme, die Qualen der Süße. Und dieses nicht zu bändigende Wuchern zwischen den Zaunlatten durch. Eine einzige ins Kraut schießende Provokation, nörgelnde Aufforderung, dass er ihnen mit der Machete zu Leibe rücke. Schweißtreibendes, dornengekröntes Unterfangen. Anders wann? Anders wer? Er wendet sich ab. Kriege ich nicht selber den Depri, wenn ich die ganze Zeit auf Steine schaue? Sie kommen morgens aus dem Haus raus, sie sehen den Schotter. Sie kommen von der Arbeit, sie sehen den Schotter. Sie schauen aus dem Fenster, sie sehen den Schotter. Im Winter, im Sommer, immer das gleiche Bild. Auch die betagte Kundin, die Dennis Walaszewski vor Jahren mit einem Schottergarten beglückte, bekam scheins Beklemmungen. Wir durften dann doch noch ein paar Pflanzen wieder reinsetzen ins Beet. Auf Lockerung. Die Tabula rasa, alias Vorgarten, wird von Kritikern dann auch als grauer Frust oder Suizidalgarten bezeichnet. Forscher der Universität Aarhus haben mithilfe von Satellitenaufnahmen 18 Jahre lang die landschaftliche Umgebung der Elternhäuser von fast 1 Million Dänen erfasst. Um Jahre später dann diese Datensätze abzugleichen mit im Laufe des Lebens aufgetretenen seelischen Erkrankungen. Resultat? Bei Menschen, die ihre Kindheit zwischen Gärten, Wäldern, Wiesen oder Parks verbrachten, ist das Risiko, psychisch zu erkranken, weniger als halb so hoch wie bei denjenigen, die umgeben von städtischem Grau in Grau aufwuchsen. Siebtens. Abschotterung. Ein Garten ist schon sehr privat. Und wenn ich diese prächtigen Blumen nur für mich habe und nur ich schaue sie an, dann ist das eine innere Haltung, die nicht für Offenheit spricht. Je höher die Hecke, umso einsamer ist man auch. Da wird oftmals dann mit diesen Steinzäunen gern gearbeitet. Mit sogenannten Gabionen, schmale, senkrecht stehende Körbe aus Stahlgitter. Und diese werden eben mit passenden Steinen, wie auf dem Boden, befüllt, nur in einer größeren Größe. Das wiederum passt dann natürlich sehr gut zum restlichen Charakter vom Vorgarten natürlich. Ne? Zäune aus Steinen. Als Lieblingstools zur Außenweltabschirmung. Reißbrett geplante Welt in der Nussschale. Dieses Idyll, wie man sich noch, was weiß ich, den Herrn von Rebeck auf Rebeck im Havelland mit seinem Birnbaum vorstellen könnte, der den Kindern irgendwelche Äpfel schenkt. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, da flüstert's im Baume, wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel. Heute steht eine Gabione dazwischen und die Kinder kriegt man gar nicht mehr zu sehen. Interessanterweise sind ja, wenn man sich die Fotos auf meiner Seite Gärten des Grauens anschaut, da sind ja schon wieder die Rollos runtergezogen, die Gardinen zu. Kälte, Abweisendes, lass mich in Ruhe. Interessanterweise werden immer gerne irgendwelche Sitzbänke in diese Schottergärten reingepflanzt. Man sieht allerdings nie irgendwelche Leute auf diesen Bänken, die sind reine Dekorationsstücke. Ich kann das verstehen. Man guckt natürlich sehr gerne ins Grüne. Dann setzt man sich auf die Terrasse, hat die grüne Hecke, hat den grünen Rasen. Also ich würde mich jetzt nicht in meinen Steingarten vorne setzen und da die Aussicht genießen. Da muss ich auch ehrlich sein. Klimafragen. Ein verlotterter Garten ist immer noch ein Garten. Ne? Es sind Pflanzen da, es gibt auch genug Insekten und Vögel. Also so ein Schottergarten, das ist ja verschenkter Raum. Liebe ich meinen verwurschteten Garten hier doch eher. Was da alles so kreucht und fleucht, ist wahnsinnig. Ein eigenes Universum, da wachsen dann seltsame Gebilde, ich kann die gar nicht benennen. Wobei auch Musikprofessor Bernhard Wulff mit seinem Garten den einen oder anderen Strauß auszufechten hat. Was wirklich störend ist, das sind die Brombeerranken, die sehr schnell wachsen und mit ihren Dornen also ja alles erdrücken. Und wenn ich da nicht eingreife, dann ist das einfach tatsächlich ein Urwald. Über diese ganze Diskussion mit der Artenvielfalt habe ich ehrlich gesagt nicht persönlich nachgedacht. Aber wo wird nicht überall abgeholzt und kann man das dann überhaupt mit einem einzelnen Haushalt wieder auffangen? Ganz klar, es gibt mit Sicherheit viele Dinge auf der Welt momentan oder generell, wo ein Problem für die Umwelt darstellen. Ich denke einfach, dass man da nicht unbedingt zwingend in seinem Vorgarten anfangen muss, um der Umwelt was Gutes zu tun. Wir wollen nicht mal 10 Quadratmeter vom Haus pflegen, da sind wir zu faul zu. Aber trotzdem sagen wir, es muss sich was ändern in der Welt, weil so geht's nicht weiter. Aber jeder Einzelne für sich meint, dass das bei ihm nicht anfängt. Und dafür stehen diese Schottergärten eben ganz besonders. Also wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, er möchte halt nicht unbedingt diese Klima, also dieses Aufheizen und so weiter, dann müsste man dementsprechend halt wirklich mehr mit Grün arbeiten, ganz klar. Also da sind wir ja immer für alles offen. während die Schottergärtnerinnen und Schottergärtner dicht machen. Sehen die versteinerten Flächen nicht aus wie ein politisches Statement? Statement einer Gegenbewegung zu den Klimaaktivisten? Sobald ich da Folie drunter habe, ist das ganz klar eine versiegelte Fläche. Die Folie ist durchsickerungsfähig und dadurch auch kein Problem. Also das Wasser geht durch natürlich. Das ist natürlich Quatsch, das ist am Anfang so. Letztlich setzt sich das alles mit Feinteilen zu und irgendwann ist da nichts mehr, was da durchgeht. So ein mit Pflanzen gestalteter Vorgarten saugt natürlich auch das Niederschlagswasser auf wie ein Schwamm und gibt es dann später langsam wieder an das Grundwasser ab. Achim Kluge, Leiter der Initiative Rettet den Vorgarten. Also die Wasserdurchlässigkeit bei diesen Fliesen ist so gering, dass bei starken Niederschlägen 90% des Oberflächenwassers auch oberirdisch abfließt und nicht versickert. Sondern in der Kanalisation verschwindet. Unter uns die Sintflut. Grünes Höllenfeuer, wie es mit satanischen Krallen in seine dünne Haut dringt und wütet, das britzelnde Gift in alle Gefäße schleudert, die Haut flächendeckend zu scharlachroten Pusteln und Quaddeln aufwirft. Und Sensen ist keine Option, müßig. Paar Wochen sind die Brennnesseln wieder da, ruckzuck mannshoch aufgeschossen. Aber kann man verlangen, dass er das Zeug eigenhändig rausrupft? Mitsamt dem ellenlangen Wurzelstock? Kann keiner verlangen. Gartenschau. Die Wirtschaftswunderzeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandte man sich, in Abgrenzung vom Nationalsozialismus, gegen jede Ideologisierung des Gartenbaus. Künstlerische Aspekte spielten kaum eine Rolle. Praktisch, kostengünstig, gesundheitsförderlich sollte die Gartenanlage sein. Wieder regierte ein technisch-funktionalistischer Ansatz, gegenüber der klassischen Moderne allerdings um seine geistig-sozialen und kommunikativen Aspekte gebracht. Aus Gärten wurden Grünflächen. Gartenbau-Hochschulabsolventen galten fortan als Begrünungsingenieure. Ästhetische Kompetenz spielte keine Rolle. Gartenkunst firmierte als Landschafts- und Freiraumplanung. Es galt weniger Gärten als planerisch ausgearbeitete Grünflächen mit Erholungsfunktion bereitzustellen. Geschorene Rasenflächen mit Rosenrondell, randsteinumfasste Rabatten in nierenförmiger Linienführung, in der Mitte ein Waschbetonplattenweg. 9. Die Reinigung. Es gibt von der Reinigungsindustrie Grünbelagsentferner oder irgend sowas. Das kannst du natürlich drauf sprühen. Zum Teil mit Chlor, verschiedene Sachen drin. Also auf den Splittstein habe ich noch nie gespritzt. Was man ja schon mal macht mit Essig, dass man da diesen Moosbelag auf den Pflastersteinen entfernt. Also dieses Grünliche wird dann bräunlich und dann kehrst du das ab. Das war's dann. Wer heute noch zum Saubermachen Pestizide einsetzt, also der hat den Schuss echt nicht gehört, da wäre ich auch der Erste, der eine Anzeige erstattet. Und das sollten dann bitteschön alle auch machen, weil das ist einfach pervers. Eine im Jahr 2001 vom Bundesverbraucherschutzministerium in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass damals rund 90% der Kleingärtner Pestizide einsetzten. Noch 2014 landeten 95 Tonnen Glyphosat in deutschen Haus- und Kleingärten. Derzeit sind mehr als 50 glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel für den Gartenbereich zugelassen. Für jedermann zugänglich. In Bau- und Gartenmärkten und online. Zum Beispiel Finalsan Unkrautfrei Plus. Der Total-Unkrautvernichter mit wurzeltiefer Wirkung. Ein Liter kostet gut 10 Euro und reicht für etwa 60 Quadratmeter. Ausdrücklich auch für nicht-berufliche Anwender zulässig. Was also spricht dagegen, schnell mal ein paar Spritzer in den Tank des Hochdruckreinigers zu geben, wenn man damit ohnehin im Schottergarten zu Werke schreitet? Ja, ich weiß, es treibt wahrscheinlich seltsame Blüten dann. Sie dürfen auf Schotterflächen keine chemischen Pflanzenschutzmittel anwenden, weil es keine gärtnerisch genutzte Fläche ist. 2014 führte das Münchner Umweltinstitut stichprobenartig Käufe von glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln in Bau- und Gartenmärkten durch. In fast allen untersuchten Märkten war es problemlos möglich, diese Pflanzengifte zu kaufen, obwohl die Testkäufer die Unkrautvernichter ausdrücklich für verbotene Anwendungsbereiche wie Garagentoreinfahrten und Schotterflächen verlangten. Und übers Internet lassen sich die Mittel ohne jeden Anwendungsnachweis bestellen. Wir verkaufen Algo- und Moosentferner, bei uns geht es aber da oftmals einfach nur um Wegeflächen oder um Terrassen. Bei einem Zierspitz irgendwelche Pestizide oder irgendwas benutze, da ist natürlich völliger Quatsch und macht der Umwelt ja nachher auch nichts Gutes, davon abgesehen. Zehntens. Die Rechtslage. Inzwischen ist auch in den Stadträten angekommen, dass Schottergärten mehr Stein als Sein sind, ihr Versprechen, pflegeleicht zu sein, kaum einlösen, die urbane Ästhetik beleidigen, Artenvielfalt und Insektenpopulation reduzieren, die Flächenversiegelung beschleunigen, das städtische Mikroklima aufheizen, Bodenflora und Fauna ruinieren. Und so schreiten neuerdings die Bauämter einiger Kommunen ein, um der epidemischen Verbreitung dieser Geröllhalden Herr zu werden. Die Gärten mit Schotter zuschütten. Das ist nicht legal. Bundesweit in sämtlichen Landesbauordnungen heißt es, dass diese Flächen zu begrünen sind. Im Moment sieht es einfach nur so aus, dass die Bauämter da natürlich nicht gegen ankommen oder ihre Leute in die Siedlungen schicken, um dann zu schauen, wie die Gärten gestaltet sind. Das Problem ist, dass die Bauabnahmen meistens stattfinden, bevor die Gärten fertiggestellt sind. Das heißt, danach guckt kein Schwein mehr danach. Beispiel Landesbauordnung Baden-Württemberg, § 9 Absatz 1. Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Für andere zulässige Zwecke, das meint zum Beispiel eine Terrasse, eine Garage, ein Carport, aber ein Schottergarten gehört nicht zu diesen zulässigen Zwecken. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium dagegen hatte Interpretationsspielräume ausgemacht und hielt Schottergärten nicht grundsätzlich für rechtswidrig. Und die Schottergartenbesitzer selbst sehen ihre Persönlichkeitsrechte, die Möglichkeit freier Entscheidungen auf eigenem Grund und Boden in Gefahr. Doch jetzt kommt Klarheit in den Streit. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat den Entwurf eines neuen Naturschutzgesetzes in den Landtag eingebracht und beschlossen, wo festgehalten wird: Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung. Sind also verboten. Schon zuvor, in den letzten 2-3 Jahren, hatten immer mehr Gemeinden versucht, Schottergärten durch eigene Verordnungen zu verbannen. Vorreiter im Kampf um grüne Vorgärten ist Xanten am Niederrhein. In Bremen existiert seit Mai 2019 ein Begrünungsgesetz, das sogenannte Steinwüsten auf Baugrundstücken verbietet. Ähnlich in Erlangen, Dortmund, Paderborn, Herford und etlichen anderen Kommunen. Ob man es generell als Vorschrift machen soll, weiß ich nicht. Bei der Gemeinde vielleicht, kann man da nicht auch noch Grünflächen machen? In Wassenberg, der Gemeinde am Niederrhein, zu der das Dorf gehört, in dem Sabine Küppers ihren Schottergarten pflegt, gab es einen Vorstoß der Grünen für eine Vorgartensatzung, um die Steinzeit in den Vorgärten zu beenden. Der Antrag wurde im September 2018 durch Mehrheitsentscheid im Planungs- und Umweltausschuss abgeschmettert. Ich hätte es wahrscheinlich mürrisch hingenommen, mich zu Hause tierisch aufgeregt, aber im Endeffekt wären mir doch die Hände gebunden gewesen. Wenn ich jetzt in der Stadt wohnen würde und man würde mir vorschreiben, dass ich keinen Steingarten machen dürfte, dann müsste mir die Stadt den Vorgarten auch machen, weil das ist irgendwo ein Eingriff für mich in die Privatsphäre. Und da bin ich aber dankbar, dass es Leute gibt, die einen schönen Vorgarten haben mit blühenden Pflanzen und auch Bäumen und Grün. Da muss ich schon sagen, würde ich was vermissen. Wenn kein grüner Vorgarten mehr zu sehen ist, wo man mal das Gefühl hat, durchatmen zu können. Als die Gemeinde in Baden-Württemberg mit dem striktesten Schottergartenverbot gilt Heilbronn. Denn dort hat man bereits im Jahr 2015 angeordnet, dass nicht gärtnerisch angelegte Vorgartenflächen zum Beispiel mit Steinschüttungen unzulässig sein sollen. Christoph Rundel, Leiter der Heilbronner Stadtplanungsabteilung. Die Vorgartengestaltung speziell in Einfamilienhaussiedlungen ist ihm ein Dorn im Auge. Weil die oftmals mehr einer Ausstellungsfläche von einem Baumarkt gleichen als einer gestalteten Vorgartenzone, dürfte ungefähr ein Fünftel sein, was so in die Richtung tendiert. Seit 2015 also enthalten in Heilbronn sämtliche neuen Bebauungspläne, bislang 5 an der Zahl, einen entsprechenden Passus. Paragraph 9 Landesbauordnung hat schon von jeher festgelegt, dass nicht überbaubare Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein müssen. Ist aber nicht umgesetzt worden, weil Baukontrolle oder Bauabnahmen aus personellen Gründen in der Regel nicht vorgenommen werden. Wobei Rückbau und Änderung wegen der nicht gegebenen Verhältnismäßigkeit auch seltenst angeordnet werden dürfte. So hofft Heilbronn also im Planungsvorfeld, bereits das weitere Ausbreiten der Steinwüsten aufhalten zu können. Und somit besteht die Möglichkeit, notfalls dann auch ein Verfahren mit Bußgeldandrohung oder Verhängung durchzuführen. Bereits 14 Städte und Gemeinden haben Rat bei den Heilbronner Stadtplanern gesucht und gefunden. Der rigide Weg könnte Schule machen. Kommt von da drüben dieser schwere Duft, Seife, stinkt übelst nach Altdamenseife. Er ist aufgestanden, greift sich einen Lavendelhalm raus. Spilleriger, starksiger Stängel mit einer üppigen Ähre, voller violetter Blüten. Auch Lavendel vermehrt sich rasend. Er weiß, er müsste a tempo ran. Alles abernten. Seife draus machen. Europalette fürs Altenheim. Er müsste echt Hand anlegen. Morgen. Spätestens morgen. Gartenschau. Die 1960er. An die Stelle der rein funktionalen Grünfläche trat zunehmend ein repräsentativ dekorativer Garten, mitunter überfüllt mit modischen, teuren Accessoires. Tulpen- und Roseninseln wechselten sich mit Steingarten- und Teichkombinationen ab. All das umfasst von Jägerzäunen. Und die 1970er. Bodendecker überzogen die Gärten, pfeilspitze Thujen starksten in Reih und Glied aus dem Rasen, Rhododendronbüsche reihten sich am Zaun zu Nachbarsgarten auf, Grillplätze boten Sitzmöglichkeiten aus Betonformsteinen. Natur war nur mehr eingefasstes Dekorationsmittel der Freizeitgestaltung. Nicht wenige dieser Gestaltungselemente sind bis heute zu sehen. Gärten sind zeitverzögerte Zeitzeugen. Bei allen historischen Gartenbauaspekten aber, an die die derzeit aktuellen Schottergärten erinnern mögen, war immer völlig unumstritten, dass Kies, Schotter, Steinplatten ausschließlich dem Wege-, Parkplatz- und Terrassenbau vorbehalten waren. Niemand wäre auf den Gedanken verfallen, größere Vorgartenareale zu versteinern. Elftens, die Rückeroberung. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, ich lasse das jetzt mal verwildern, sondern ich habe mich nicht drum gekümmert. Das ist Ergebnis meiner Trägheit. Es ist überhaupt gar kein Konzept dahinter. Es sieht einfach nicht ordentlich aus. Das sind genau die Flächen, die wir eigentlich wirklich dringend brauchen. Früher gab es überall noch Brennnesselherden oder irgendwelche wilden Ecken, in denen die Vögel gebrütet haben und Insekten Unterschlupf gefunden haben. Heute ist wirklich jeder Quadratmeter geleckt und sauber. Und das ist das Fatale. Wir brauchen wirklich mehr dieser wilden Ecken, vielleicht auch den Wildwuchs in unseren Köpfen. Der Freiburger Gartenbaubetrieb von Dennis Walaszewski kann von einem Auftrag berichten, wo er den Gegenentwurf wiederherstellen sollte. Genau, da hatten die Kunden sich einen Schottergarten anlegen lassen und wir haben den dann nach ein paar Jahren wieder abgebaut. Gilt als Baumischabfall, der nur deponiert werden kann. Kein Mensch recycelt sowas. Das ist also eine Mischung aus Schotter, Erde und Plastikvlies. Das ist Sondermüll der Zukunft. Was mehrere hundert, ach, was rede ich, 1000 Euro kostet. Eine Tonne Entsorgung dieses Sondermülls kostet jetzt über 200 Euro. Und plötzlich? Er wundert sich. Trotz fortgeschrittenem Herbst ist von heute auf morgen alles einen gehörigen Schub vorwärts gewachsen. Ausladend, ineinandergreifend. Über seine Bank hat sich eine Kuppel aus Blättern und Ästen gespannt. Eine Totenkapelle mit luftigem Dach aus dunkelgrünem Trauerflor. Und überall Efeu. Dunkelgrün, pietätvoll, schweigsam wie ein Grab. Moment, fragt er sich, wie kommt er jetzt auf Totenkapelle? ist doch das pralle Leben hier. Klassisch sattes Grün, aber auch gepaart mit ein bisschen Stein, schönes Pflaster, also so die Kombination. Tolle Blumenbeete, aber da muss man auch den grünen Daumen für haben. Und da gehört Zeit und Liebe zu. Steine ist nicht gleichzusetzen mit Steinwüste. Das strukturiert den Garten je nachdem und führt dazu, dass so eine kleinräumige Struktur entsteht eigentlich, wo es Platz hat für sehr viele Insekten, kriechende Tiere, Amphibien oder Reptilien auch, für seltene Pflanzen, die auf solchen kargen, nährstoffarmen Böden gedeihen. Das besondere Steckenpferd des Landschaftsarchitekten Peter Schnitzler, Trockenmauern. Mauern ohne Mörtel und Zement. Die kann man gut kombinieren mit Kiesflächen, die bepflanzt sind und Nektar bieten für Bienen, Hummeln, für alle möglichen anderen Insekten auch noch. Und Mauerritzen zum Beispiel, sodass da Tiere auch reinkriechen können und da nisten und dort leben können, wo auch Pflanzen rauswachsen können. Dadurch ist das ein eigener Lebensraum. Und da muss man gar nicht viel Arbeit reinstecken. Da arbeitet die Natur für den Mensch. Ja, ein Kiesgarten, den ich angelegt habe, den kann man sich selber überlassen. Und der muss einmal im Jahr abgemäht werden. Das war's. Zu pralles Leben, schießt es ihm durch den Kopf. So opulent das Gestrüpp und Geranke, die Knollen und Stacheln und Beeren, dass die sich alles zu eigen machen. Er steht da wie angewurzelt. Sieht runter auf seine Füße. Aus den Schuhsohlen kriechen Ackerwinden hoch. Ihre Fangarme kringeln sich um die Beine, fingern in die Hosentaschen, fressen sich unter das Hemd, legen sich ihm um den Hals. Das Haar blüht auf. Rosen wurzeln in seinen Grübeleien, Brombeerranken stacheln ihn an. Lavendelstängel starksen aus der Knopfleiste. Letztens. Ein Nachbar von mir hat einen unglaublichen Blumengarten. Aber ich habe sozusagen eine parasitäre Freude, denn ich tue nicht selber etwas dafür. Aber ich freue mich sehr daran, was da im Nachbarsgarten blüht. Es gibt Gärten, da möchte ich mir die Augen mit Seife auswaschen, wirklich. Als vehementeste Kritiker der Schottergärten tun sich besonders gern diejenigen hervor, die keinen eigenen Vorgarten zu pflegen haben. Nutzgenießer anderer Leute Rackerns und Ackerns. Vorschlag zur Güte. Leute, nehmt eure Splitsteinchen, die Zierkiesel und Schotterbrösel und malt sie an. In verschiedenen, raffiniert abgestuften Grüntönen. Er wusste, wer er war, mitten in seinem verheißungsvollen Grün. Eine Farbe, eine Offenbarung. Zu stark, zu ausgreifend, nicht mehr einzufangen. Schnecken schleimten sich ein, fühlten sich unter seinen Achseln wohl. Astern sprossen zwischen den Zehen hervor. Und wenn man das Efeu von seinem Grabstein schiebt, wird bis in alle Ewigkeit zu lesen stehen, sein Garten war ihm ein Buch mit 7 Siegeln. Klare Kante in der Grauzone. Der Schottergarten. Feature von Ulrich Land. Mit Konstanze Weinig, Dorothea Gedecke, Nadine Kettler, Jannik Petri und dem Autor. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Eine klare, aufgeräumte Struktur, ganz klar. Und da rütteln wir auch gar nicht dran. Ton und Technik, Manfred Seiler und Angela Raymond. Regie, Tobias Krebs. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2020.